Kommen wir zum nächsten Kapitel, der Werkzeugkasten für die Verhandlung. Jetzt kann es losgehen. Die Vorbereitung ist erfolgreich abgeschlossen und wir sind auf dem Weg zur Verhandlung. Doch bevor Sie gleich Ihren Verhandlungspartner begrüßen, möchte ich etwas noch einmal ganz deutlich herausstellen. Win-win bedeutet nicht, dass Sie den Kuchen einfach in der Mitte teilen. Auch für eine Lösung, bei der beide Seiten gewinnen, gilt es hart miteinander, um Lösungen zu ringen. Entscheiden Sie sich, was Sie in der Verhandlung erreichen wollen und kämpfen Sie dafür. Bleiben Sie dabei fair und treten Sie nicht nach. Setzen Sie Ihre Werkzeuge mit Nachdruck und Bedacht ein. Und denken Sie auch an die längerfristigen Folgen Ihres Verhaltens. Vergessen Sie nicht, Nein zu sagen. Denken Sie während der Verhandlung immer daran, wer immer Ja sagt, zahlt am Ende drauf. Sagen Sie auch mal Nein. Selbst wenn es ein taktisches Nein ist, weil Sie mit dem Angebot eigentlich gut leben können. Testen Sie die Grenzen aus. Und ich versichere Ihnen, ein Nein fühlt sich im Nachhinein viel besser an als ein Ja zu viel. Dann mal los, Ihr Verhandlungspartner wartet. Hallo, guten Tag, schön, dass Sie da sind. Bauen Sie jetzt die Beziehung auf oder vertiefen Sie diese, wenn Sie sich zum wiederholten Mal zu Verhandlungen treffen. Machen Sie ein bisschen Smalltalk, legen Sie gemeinsam den Verhandlungsprozess fest und tauschen Sie erste allgemeine Informationen aus. Sprechen Sie Ihre Gesprächspartner immer wieder mit Namen und gegebenenfalls mit Titel an. Auch das ist ein sicherer Weg, die Beziehung zu stärken. Übrigens, Rapport erleichtert den Aufbau der Beziehung. Und vermeiden Sie jetzt den Fehler, vorschnell ein Angebot auf den Tisch zu legen. Versuchen Sie, möglichst früh die Erwartungen der Gegenseite herunterzuschrauben. Reden Sie in dieser frühen Phase der Verhandlung nicht über Geld. Legen Sie gemeinsam mit Ihrem Verhandlungspartner den Rahmen für die Verhandlung fest. Dazu gehört ein gemeinsames Verständnis für die allgemein akzeptierten Normen, ein Austausch über den Wettbewerb und grundlegende, für Ihre Verhandlung wichtige finanzielle Gegebenheiten. Klären Sie, wie Sie gemeinsam das Ergebnis der Verhandlung protokollieren, wenn Sie nicht direkt im Anschluss einen Vertrag unterzeichnen. Und es ist auch sinnvoll, bereits am Anfang klarzumachen, unter welchen Bedingungen Sie auf keinen Fall abschließen wollen. Denken Sie an Ihre Dealbreaker. Und es sollte für beide Seiten klar sein, dass Sie ein starkes Mandat und die Autorität zum Abschluss haben. Reden Sie mit Ihrer Gesprächspartnerin über deren Bedarf und die Bedürfnisse, damit Sie später Ihre Argumente treffsicher platzieren können. Machen Sie einen Ehevertrag. Bevor Sie gleich Ihre Argumente loswerden, aus eigener, leidvoller Erfahrung noch der Hinweis, machen Sie einen Ehevertrag. Je früher, desto besser. Was ich damit meine? Klären Sie die Rahmenbedingungen, auch für schlechte Zeiten. Was passiert, wenn die Zusammenarbeit zu irgendeinem Zeitpunkt nach der ersten Verhandlung scheitert oder Sie zu keiner Lösung in der Verhandlung kommen? Denken Sie daran, dass gravierende Veränderungen bei Ihrem Verhandlungspartner zu Ihrem Nachteil ausgehen können. Sie haben möglicherweise eine Menge Zeit und Geld investiert, um den Forderungen gerecht zu werden und bleiben dann ohne Auftrag auf den Kosten sitzen. Auch dazu ein selbst erlebtes Beispiel. Wenn Sie Dienstleister sind, haben Sie so etwas vielleicht auch schon erlebt. Für ein großes Trainingsprojekt hatte ich mich zusammen mit einigen Partnern beworben. Bereits für die erste Auswahlphase wurden zu einigen Themenfeldern explizit ausformulierte Trainingskonzepte erwartet. Bis zum Schönheitswettbewerb in München hatten wir bereits 5 Manntage in das Projekt investiert. Zu zweit flogen wir nach München und gewannen für einen Teil des Auftrages tatsächlich den Wettbewerb. Und dann passierte erstmal nichts. Nach einigen Monaten wurde kurzfristig und mit gehörigem Druck eine zweite Präsentation zur Abstimmung der Themen mit den anderen Trainern anberaumt. Motto: Wer zu dem Datum nicht kann, fliegt raus. Wieder nach München, noch einmal ein Tag. Ein Honorarangebot und die feste Zusage, dass man nun zeitnah das Projekt starten würde und die Bitte, entsprechende Kapazitäten freizuhalten. Erste Termine für den Rollout wurden genannt. Der Vertrag sollte innerhalb von 4 Wochen nach Prüfung durch die Rechtsabteilung vorliegen. Das ist jetzt über 2 Jahre her. Das Unternehmen ist in ständigen Umstrukturierungen. Das Wissen um das Projekt ist verloren gegangen. Die ursprünglichen Ansprechpartner sind nicht mehr da. Damit so etwas nicht passiert, achte ich heute darauf, dass es nach dem ersten erfolgreichen Schritt eine klare und verbindliche Regelung gibt, in der die Honorierung weiterer Vorbereitungsleistungen und die Kostenerstattung für weitere Aufwendungen geregelt ist. Auch ein für beide Seiten verbindlicher Zeitrahmen für den weiteren Ablauf gehört dazu. Überlegen Sie sich, welche Fallstricke in Ihrem Fall auftauchen können und wie Sie gemeinsam mit Ihrem Verhandlungspartner eine vorvertragliche Einigung hinbekommen. Denken Sie dabei immer daran, was sind Sie sich wert und was sind Sie bereit, sich antun zu lassen. Natürlich kann es sein, dass der Verhandlungspartner nicht mitspielt und Ihnen eine solche Lösung verweigert. Dafür ist wichtig, dass Sie sich über die Alternative außerhalb der Verhandlungslösung im Klaren sind. In meinem Beispiel wäre das der Ausstieg aus dem Projekt, wenn es nicht gelingt, einen Vorvertrag zu schließen. Damit kommen wir an einen sensiblen Punkt, den Sie ganz für sich persönlich abwägen müssen. Kann ich es mir leisten, Nein zu sagen? Will ich es mir leisten, nicht Nein zu sagen? Doch jetzt zurück zur Verhandlung. Im nächsten kleinen Abschnitt geht es um Verhandlungen im Team. Wenn Sie stets nur alleine verhandeln, dann können Sie jetzt einen Schritt weitergehen. In der Vorbereitung hatten Sie die Rollen für Ihr Team festgelegt. Bleiben Sie jetzt kongruent in Ihren Rollen. Machen Sie Ihren Verhandlungspartnern klar, dass Sie die Rollen aufgeteilt haben und benennen Sie zumindest diejenigen, die Verhandlungsführer und Protokollant sind. Das Klima in der Verhandlung kann durch unklare Rollen leicht und völlig unnötig belastet werden. Als Verhandlungsführer eröffnen Sie das Gespräch und führen es verantwortlich bis zu einer Pause. Natürlich können Sie für Teilaspekte an die Fachfrau im Team übergeben. Und alle Teammitglieder sind gefordert, stets aufmerksam zu sein und sich einzubringen, wenn dies erforderlich erscheint. Einige Tipps zum Teamverhandeln in Kurzform. Erstens, verabreden Sie Zeichen für Pause, Diskussionsbedarf, Wortmeldung. Zweitens, fallen Sie nicht Ihren eigenen Teammitgliedern ins Wort. Und drittens, achten Sie darauf, dass Sie nicht plötzlich unterschiedliche Positionen vertreten. Viertens, vermeiden Sie unbedingt Diskussionen innerhalb des Teams während einer Verhandlung. Fünftens, wenn es etwas zu klären gibt, machen Sie eine Pause. In der Pause tragen Sie alles zusammen und überlegen Sie sich, ob ein Rollenwechsel gerade passend ist. Wenn Sie die Rollen tauschen, dann weisen Sie die andere Seite nach der Pause darauf hin. Okay, Sie tauschen sich aus, tragen Ihre Argumente vor, es entwickelt sich etwas, mal schneller, mal langsamer. Ihr Verhandlungsziel steht und Sie kennen Ihre Konzessionen. Wenn Sie mit einer bestimmten Taktik oder einem Werkzeug im weiteren Verlauf nicht zum Erfolg kommen, dann versuchen Sie etwas anderes. Verhandeln ist immer auch eine Abfolge von Versuch und Irrtum. Bleiben Sie flexibel in der Lösungssuche und der Wahl Ihrer Mittel. Dazu ist es wichtig, immer daran zu denken, dass es auch eine Lösung out of the box, also außerhalb des Spielfelds, gibt. Damit kommen wir zu einem Thema, das in Bezug auf Verhandlungen lange vernachlässigt wurde. Sie erinnern sich an die wichtigsten Prinzipien des Harvard-Verhandlungsmodells: auf Interessen konzentrieren, Person und Verhandlungsgegenstand trennen, sachorientiert verhandeln. Dabei sind wir doch mit all unseren Gefühlen in der Verhandlung. Emotionen sind deshalb ein normaler Bestandteil jeder Verhandlung. Sie fühlen sich angegriffen, weil ihre Leistung hinterfragt wird. Sie müssen Zugeständnisse machen, die schmerzlich sind. Sie müssen auf einer Forderung beharren, auch wenn sie merken, wie unbehaglich sich ihr Verhandlungspartner fühlt. Und am Ende treffen sie doch auch die Entscheidung mit dem Bauch. Akzeptieren wir also, dass Gefühle eine Rolle spielen und sowohl bei uns als auch beim Verhandlungspartner die Entscheidung beeinflussen. Doch was tun, damit uns Emotionen nicht die Sinne vernebeln und den Verstand ausschalten? Erstens, verlieben Sie sich nicht in den Verhandlungsgegenstand. Das heißt, behalten Sie kritische Distanz. Zweitens, wenn Sie so etwas wie Gier verspüren, ich muss das jetzt unbedingt abschließen, dann machen Sie eine Pause. Drittens, setzen Sie sich nicht unter Abschlussdruck. Und viertens, behalten Sie immer Ihre Alternative im Auge, die Sie außerhalb des Verhandlungsraumes haben. Und eng verbunden mit Emotionen ist das Thema Empathie. Eine gängige Definition für Empathie lautet: die Fähigkeit, sich in die Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse anderer Menschen einzufühlen. Machen Sie sich klar, dass Ihre Verhandlungspartnerin deutliche Reaktionen zeigen wird, wenn Sie dabei sind, Ihr Ziel zu erreichen. Um das maximale Ergebnis in einer Verhandlung zu erreichen, müssen Sie der Gegenseite auch Schmerzen zumuten. Seien Sie also empathisch, knicken Sie aber nicht vor lauter Mitleid ein. Wenn Sie Ihren Gesprächspartner mit einem Angebot überraschen, das weit außerhalb seiner Vorstellung liegt, werden Sie deutliche Reaktionen bekommen. Sie sollten dann auf keinen Fall zurückrudern und Ihr Angebot preisgeben oder nachbessern.